Abschnitt 3 aus Neue medizinische und anthropologische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf. Huntari, ein physiologisches Märchen. Es war einmal an einem trüben Herbstabend, als schon die Wandervögel alle nach dem warmen Süden gezogen waren, da saß der edle Alamanne Huntari auf seiner Burg über der Donau und schaute verdrießlich auf die Nebel, die in den Rieden jenseits der Donau gespenstisch auf- und niederwallten. Ihn fröstelte, obgleich in einer Ecke des Gemachs ein prasselnd Feuer brannte, denn von dem roten rätischen Wein, den er so sehr lieb hatte, war schon am Morgen das letzte Schläuchlein ausgetrunken und auch nicht die Nagelprobe übrig geblieben. »Ist das ein Hundeleben? Da soll doch gleich Dona dreinschlagen!« fluchte er und schlug mit seiner schweren Faust auf den Eichentisch, dass alle vier Füße krachten. Da kam eilenden Schrittes sein alter Knecht Kunibert über den Estrich gerannt. »Herr«, schrie er, »die Wagen, die rätischen Weinwagen!« »Wo denn, du kläffender Hund?« »Dort drüben im Ried habe ich sie schon geraume Zeit ächzen gehört, und jetzt treten sie heraus auf die Lichtung, um die Straße um die Donauecke zu gewinnen. Aber Herr, ich habe bei jedem Wagen 20 Mannen mit Schwert, Schild und Speer gezählt.« »He, was frag ich nach diesen rätischen Maikäfern? Die fliegen davon, wenn ich mit meinen Huntersingen daherstürme. Rufe alle Mannen zusammen. Die eine Hälfte unter Siegwald setzt da unten, ich mit der anderen weiter oben über die Donau. Dort lauern wir in den Büschen. Und wenn wir die Wagen in der Mitte haben, brechen wir hervor und der schöne Wein ist unser.« So geschah es. Es gab zwar hin und wieder manchen Stich und Hieb, aber die kurzleibigen rätischen Wehrmänner zogen es doch bald vor, den hünenhaften Alamannen das Feld und die Wagen zu überlassen und schlugen sich flüchtend in die Büsche. »Lasst sie laufen, die armen Schlucker«, lachte Huntari. »Hierher, ihr Mannen, nehme jeder seinen Schlauch und hinüber über das Wasser zu Emichio, dem Kellermeister. Der soll sie wohl schichten im kühlen Sand. Zwei große Schläuche aber in die Halle hinaufschaffen und die Trinkhörner zurechtrichten. He, ihr Mannen, wir wollen das Weinlein heute noch versuchen, ob es der richtige Spezialis ist, wie ihn die welschen Römer benennen.« Und es war wirklich der echte Spezialis. »Ist das ein Wein«, lachte Huntari und leckte mit der Zunge seinen mächtigen roten Schnurrbart. »Müsste uns nicht Dona verschlagen, wenn wir den edlen Trunk den feisten Christenpriestern in Rotun Villa überlassen hätten? Mögen sie Wasser saufen, die faulen Bäuche. Ihr aber, ihr Mannen, trinket, trinket, heute gibt's ein Fest.« Das ließen sich dieselben nicht zweimal sagen. Sie tranken in mächtigen Zügen, am gewaltigsten aber Huntari selbst. Und bald erfüllte ein Lachen und Gröhlen die Halle, dass keiner seines nächsten Nachbars Stimme verstand. Nur zwei blieben nüchtern und ruhig. Das war der alte Knecht Kunibert und der Kellermeister Emicho. Denn das wussten sie wohl. Wenn ihr Herr seinen Schlachtruf ertönen ließ, »Trinket, ihr Mannen, heute gibt's ein Fest«, so hieß es wohl aufpassen, dass er nicht später Beulen und Löcher in die Köpfe der Zecher schlug und andere grimmige Taten vollführte. Heute aber musste der Spezialis ganz besonders stark sein, denn nachdem einer um den anderen von den Mannen mit schwerem Kopf hinausgewankt war, sank auch Huntari, den halbgeleerten Humpen in der rechten, an die Wand hinüber, müde schlossen sich seine Lider, und bald hörte man ein röchelndes Schnarchen seinem geöffneten Munde entströmen. »Fass an«, sprach Kunibert zu Emicho, »wir wollen ihn sachte in seine Kemenate hinübertragen.« Da sah er mit Entsetzen, wie dem offenen Munde seines Herrn ein weißes Mäuslein entschlüpfte, wie eine fahle Blässe das Gesicht des Trunkenen bedeckte und der eben noch schnarchende Atem immer schwächer wurde. Auch Emicho hatte es gesehen. »Ach, du allsehender Wuotan«, rief er, »seine Seele ist in Gestalt des Mäusleins entwichen. Aber wo ist dasselbe wieder zu finden?« Wo sie auch hinblickten, unter dem Tische, in den Ecken, in den Spalten des Bodens, nirgends war das Mäuslein zu erblicken. Gellend durchdrang der Hilferuf der Männer alle Räume der Burg und in stürmischer Hast eilte die Herrin Irmentraut mit ihren Mägden Berchta und Besula zur Stelle und schlug jammernd die Hände zusammen, als sie die Todesblässe ihres Mannes gesehen und von dem Entweichen seiner Seele gehört hatte. »Suchet, ihr Mägde, suchet«, rief sie, »eine Spange von feinstem Golde, wenn ihr das Mäuslein findet.« Noch einmal wurden alle Ritzen mit brennendem Kienspan durchmustert, aber alles Suchen war vergebens. Da sprach die treue Berchta, »alles umsonst. Da kann nur der alte Seelenriecher, der Bucco, helfen, der drunten bei den Hörigen in der verfallenen Hütte wohnt.« So schnell sie ihre alten Füße trugen, eilte sie fort. Und Belda, als die jammernde Frau es erwartet hatte, hörte man schon den Alten an seinem Stecken daherstapfen. Und jetzt trat er ein. Ein dürres, krummes Männlein mit weißen Haaren, kleinen Wieselaugen und langer, spitzer Nase, die sich schnüffelnd nach rechts und links, nach oben und unten bewegte. Nun trat er näher. Weiß schon, weiß alles, werden wir bald haben. Erst aber muss ich die richtige Witterung bekommen.« Damit steckte er seine spitzige Nase in den offenen Mund des Huntari. »Puh, Wein! Schaden, weiß Wein! Aber halt, jetzt hab ich sie, die Witterung seiner Seele!« Schnell drehte er sich um und windete nach allen Seiten. »Hier im Saale ist sie nicht, also weiter!« Vom Saale ging es auf den Estrich, vom Estrich in die erste, zweite und dritte Kaminate, aber nirgends eine Spur. Plötzlich machte das Männlein kehrt und fuhr in eine Kammer, wo Frau Irmentraut der Reihe nach ihre Hefen mit Schmalz, Rahm und Honig aufgestellt hatte. Da stand ein hoher Honighafen offen. Selbiger war bis auf einige Krüstlein leer, aber ohne zu irren schritt das Männlein auf ihn zu. »Ha, hab ich dich!« schrie er mit seiner schrillen Stimme. Und richtig, drinnen auf dem Boden des Hafens saß das Mäuslein und machte vergebliche Sprünge, an der glatten hohen Wandung heraufzukommen. Dies sah die blonde Besula und packte den Hafen mit beiden Händen, aber wie sie mit demselben davonrennen wollte, stolperte sie über die großen Füße des Kellermeisters und ließ den Hafen fallen. Aber zugleich mit dem Krachen desselben hörte man noch ein anderes Geräusch. Das war ein schallender Klatsch, der von der derben Hand der Frau Irmentraut auf die linke Wange des Mägdleins niedersauste. »Dumme Kröte«, wollte Frau Irmentraut rufen, aber das Wort blieb ihr in der Kehle stecken. Denn wie der Blitz fuhr das weiße Mäuslein heraus, und wie sie ihm nachrannten bis in den Saal, wo der treue Kunibert bei seinem Herrn Wache hielt, sahen sie gerade noch, wie das Mäuslein in den Mund des Huntari hineinschlüpfte, wie der alte Recke die Augen aufriss und seine gewaltigen Glieder dehnte. »Wo bin ich gewesen?« rief er einmal um das andere. »Vor Walhallas Pforten«, antwortete Kunibert mit feuchten Augen. »Wäre das Mäuslein nur noch einen Augenblick länger ausgeblieben, so wäre das Leben meines lieben Herrn erloschen gewesen.« »Das habt ihr mir zu verdanken«, sprach voll Selbstgefühl der alte Seelenriecher. »Nein, mir«, fiel die Magd Berchta ein. »Ich bin es, die den Bucco geholt hat.« »Und mir am allermeisten«, sprach die flinke Besula und rieb ihre geschwollene Backe. »Hätte ich den Hafen nicht fallen lassen, so wäre das Mäuslein zu spät gekommen.« »Alle drei habt ihr recht«, ließ sich jetzt die fröhliche Stimme der Frau Irmentraut vernehmen. »Und allen will ich reichlich lohnen. Dir, Bucco, ein warmes Häs für den Winter und jeder von euch Mägden eine goldene Spange.« Das ist die Geschichte von dem Alamannen Huntari, der seine Seele wieder erhielt, nachdem sie ihm entlaufen war. Er lebte darauf noch viele, viele Jahre, und wäre er nicht einmal im Keller zu Tode gefallen, so möchte er wohl heute noch leben. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Februar 2025.